Hatte Ellie ihr Testament gemacht und sich dann mit einer Überdosis Sotalol oder Digitalis das Leben genommen? Nein, dachte ich, das hätten die kleinen Jays bestimmt nicht gut geheißen. Wenn ich Pech hab, lande ich im Bezirksgefängnis, wo die Nummer mit Sie uns an, Fahr uns, Zieh uns an nicht zieht. Die polizeiliche Untersuchung wird irgendwann einen Unfalltod feststellen, aber bis dahin bin ich hier und die Zwillinge auch. Und die wollen, dass ich bleibe, flüsterte ich. Ich duschte, zog eine frische Turnhose an, schloss die Tür zum Badezimmer und legte mich auf Greg Ackermans großes Doppelbett. Es war die passende Spielwiese für einen Lifestyle-Bachelor wie ihn, kaum auszudenken, wie viele seiner Gespielinnen hier schon gelandet waren. Meine einzige Gefährtin hingegen lag in kalter Erde, wie mein Sohn. Wie schutzbedürftig verschränkte ich die Arme vor der Brust und starrte an die Decke. Es war gar nicht Ellie, es waren sie. Sie wollten mich hier festhalten. Sie wollten mich so lange bearbeiten, bis ich auch in dieser Hinsicht das Erbe ihrer Mutter antrat. Als ruhelose Wiedergänger hätten sie sonst nicht gewusst, wohin. Und hier auf Rattlesnake Key gefiel es ihnen. Wo ich schließlich, damit mich das Lärmen der kreisenden Gedanken und das mich verfolgende quietschende Rad nicht mehr quälten, in Ellies Haus einziehen würde. Von da an würde ich in Ellies Küche essen und in Ellies Bett schlafen und sie im Kinderwagen durch die Gegend schieben. Und schließlich würde auch ich sie sehen. Aber ich muss hier nicht bleiben, dachte ich. In der Garage steht der vollgetankte Mietwagen. Ich kann jederzeit hier weg, weg von ihnen. Die Polizei wird mich wohl kaum verhaften können, auch wenn irgendein Richter meine Vorführung anordnet. Aber dafür habe ich Rutherford, der ist ja jetzt wohl auch mein Anwalt und kann mich da raushauen. Und je länger sich der juristische Papierkrieg hinzieht, desto schwächer werden Jake und Joe. Ellie ist nämlich nicht mehr da, und ich bin alles, was sie haben. Ja, alles schön und gut, aber die Angst saß dennoch tief, das kann man mir glauben. In Scorseses Hexenkessel fällt ein Satz, der mich nicht umsonst immer beschäftigt hat. Mit der Unendlichkeit spielt man nicht rum. Zugleich war ich zornig. Ich hatte mich in einen Käfig buxieren lassen, aus dem es einfach kein Entrinnen gab. Nicht von Ellie, tief im Innern war ich überzeugt, dass das nicht auf sie zurückging, sondern von zwei Knirpsen, von toten Knirpsen obendrein. Gegen sie hatte ich keinerlei Handhabe, kein Kreuz, keinen Knoblauch. Aus meiner Sicht waren sie nichts als irgendwelche Vampire, keinen Exorzismus. Aber ich hatte meinen Verstand und war im Übrigen verdammt nochmal zu alt, mich von Racker und Rabauke herumstoßen zu lassen. Doch wenn Ellie den Käfig nicht gebaut hatte, wie war es ihnen dann gelungen? Die meisten kleinen Jungen, ich hatte ja selbst mal einen, können nicht einmal einen Gang aufs Klo planen. Bevor ich einschlief, kehrten meine Gedanken zu Donna zurück. Ihre letzten Worte gingen mir einfach nicht aus dem Sinn. »Mein Gott, was bist du gewachsen? Schau nur, wie groß du bist!« »Quietsch, quietsch, quietsch.« Wenigstens wachte ich nicht im Dunkeln auf. Das lag daran, dass ich das Licht angelassen hatte. Diesmal kam das Quietschen nicht aus dem Badezimmer, sondern von weiter weg, aus Gregs sogenanntem Gästetrakt. Der bestand aus einem kleinen ebenerdigen Wohnzimmer mit Wendeltreppe, über die man das Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad im Obergeschoss erreichte. Der Kinderwagen stand in dem Schlafzimmer. Der echte Kinderwagen mochte sich noch in der Garage befinden, aber der Geisterwagen war nicht weniger real. Das galt auch für die Zwillinge, die damit wie die Irren hin und her fuhren. Auch die Zwangsgedanken kehrten zurück, leise zunächst, aber anschwellend, als drehte eine unsichtbare Hand am Lautstärkeknopf. »Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an! Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an! Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an!« Am Ende lag ich stocksteif im Bett, rang die Hände über der Brust und biss mir auf die Lippen, nur um die Gedanken, ihre Gedanken, meine Gedanken, irgendwie aus dem Kopf zu kriegen. Aber ich hätte genauso gut versuchen können, die Sonne am Untergehen zu hindern. Allerdings konnte ich noch eigene Gedanken denken. Wie lange noch, war eine andere Frage. Im Grunde gab es für mich nur drei mögliche Reaktionen. Daliegen und abwarten, bis diese Ohrwürmer alles verschlungen hatten und ich wahnsinnig wurde, nach unten gehen und den Kinderwagen anfassen, was die beiden für eine Weile beruhigen würde, oder zum Gegenangriff übergehen. Ich entschied mich für die dritte Möglichkeit. Ich dachte, von Kindern lasse ich mich nicht in den Wahnsinn treiben. Gleichzeitig dachte ich, fahr uns, zieh uns an, wir sind dein, du bist unser.